nation. Rules the nation. Rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. The only real dope. The last war began in error. Whose error, nobody knows. Nor does it matter anymore. Nothing matters now other than survival. The nuclear holocaust wiped out all semblance of rhyme and reason. Cities obliterated, farmlands devastated, the ecology imbalanced. And all that is left is a parched and arid wasteland, a scorched and seething earth, where what little water there is hoarded and kept under heavy guard. For water is power, and whoever controls the water controls We'll be right back. Thank you. assez pour vivre. D'aller droit devant soi, vers tout ce que l'on aime. J'allais vers toi. J'allais sans fin vers la lumière. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Les rayons de tes bras entr'ouvraient le brouillard. Thank you. like tears. Thank you.

Stop. Ihr hört Coast to Coast auf Mülgreim Radio, immer am zweiten Freitag des Monats um 21 Uhr. Und heute mit Musiken, die sich alle mehr oder weniger unter folgendem Genrebegriff finden: Dubstep. Wenn ihr mehr über unseren Radiosender wissen wollt, wenn ihr mehr über unseren Radiosender wissen wollt, seht nach auf www.mülgreimradio.de. Eine Playlist dieser Sendung findet ihr auf www.junction.de. So, und jetzt ist das digitale Tape gedreht und es folgt die B-Seite der Sendung. Thank you. Ha ha ha.

steps. Thank you. Ha! Huh. Yeah.